Mein Herr Peeperkorn, ein älterer Holländer, war eine Zeit lang Gast des Hauses Berghof, das mit so großem Recht das Beiwort international in seinem Schilde führte. Peeperkorns leicht farbige Nationalität, denn er war ein Kolonialholländer, ein Mann von Java, ein Kaffeepflanzer, würde uns kaum vermögen, seine, Peter Peeperkorns, so hieß er, so bezeichnete er sich selbst, jetzt labt Peter Peeperkorn sich mit einem Schnaps, pflegte er zu sagen, würde uns, sagen wir, noch nicht bestimmen, seine Person zu elfter Stunde in unsere Geschichte einzuführen, denn du großer Gott, in was für Tinten und Abschattungen spielte nicht die Gesellschaft des bewährten Instituts, das Hofrat Dr. Behrens in viel züngiger Redensartlichkeit ärztlich leitete. Nein, mein Herr Peeperkorn war keineswegs der Mann, logische Verwirrung in die Welt zu tragen. Er war ein völlig anderer Mann, wie wir sehen werden. Dass gleichwohl schwere Verwirrung von seiner Person auf unseren Helden ausging, begreift sich aus Folgendem. Mein Herr Peeperkorn traf mit demselben Abendzuge in Station Dorf ein wie Madame Schurcha und fuhr mit ihr in demselben Schlitten nach Haus Berghof, wo selbst er mit ihr zusammen im Restaurant das Abendessen einnahm. Es war eine mehr als gleichzeitige, es war eine gemeinsame Ankunft. Und diese Gemeinsamkeit, die ihre Fortsetzung zum Beispiel in der Anordnung fand, dass mein Herr seinen Tischplatz neben der Wiedergekehrten am guten Russentisch angewiesen erhielt, gegenüber dem Doktorplatz, diese Zusammengehörigkeit war es, die den guten Hans Castorp verstörte, da dergleichen seiner Voraussicht entgangen war. Ergänzend wäre etwa hinzuzufügen, dass Peeperkorns Oberlippe rasiert, seine Nase groß und fleischig und sein Mund ebenfalls groß und von unregelmäßiger Lippenbildung gleichsam zerrissen war. Ferner waren seine Hände zwar ziemlich breit, aber mit langen, spitz zulaufenden Nägeln versehen, und er bediente sich ihrer beim Sprechen, bei seinem fast unaufhörlichen, wenn auch für Hans Castorp dem Inhalte nach nicht recht greifbaren Sprechen, zu auserlesenen, die Aufmerksamkeit spannenden Gebärden, den delikat nuancierenden, gepflegten, genauen und reinlichen Kulturgebärden eines Dirigenten, den Zeigefinger mit dem Daumen zum Kreise gekrümmt oder die flache Hand breit, aber nagelspitz behütend ab, dämpfend, Achtsamkeit fordernd ausgebreitet, um dann die lächelnde Achtsamkeit, die er hervorgerufen, durch die Ungreifbarkeit seiner so stark vorbereiteten Äußerung zu enttäuschen. Oder vielmehr nicht eigentlich zu enttäuschen, sondern in ein erfreutes Staunen zu verwandeln. Denn die Stärke, Zartheit und Bedeutsamkeit der Vorbereitung ersetzte in hohem Grade noch nachträglich, was ausblieb, und wirkte befriedigend, unterhaltend, ja bereichernd durch sich selbst. Zuweilen erfolgte die Äußerung überhaupt nicht. Er legte zart seine Hand auf den Unterarm seines Nachbarn zur Linken, eines jungen bulgarischen Gelehrten, oder auf den Madame Chauchas zu seiner Rechten, hob dann diese Hand schräg aufwärts, Schweigen und Spannung gebietend für das, was zu sagen er im Begriffe war. Nach einer Weile jedoch atmete er aus, verzichtete, winkte gleichsam, rührt euch, und wandte sich unverrichteter Dinge seinem Kaffee wieder zu, den er sich extra stark in einer eigenen Maschine hatte servieren lassen. Nachdem er ihn getrunken, verfuhr er wie folgt. Er dämmte mit der Hand die Unterhaltung zurück, schuf Stille, wie der Dirigent, der das Durcheinander der stimmenden Instrumente zum Schweigen bringt und sein Orchester kulturell gebietend zum Beginn der Aufführung sammelt, denn da sein großes, vom weißen Haar umflammtes Haupt mit den blassen Augen, den mächtigen Stirnfalten, dem langen Kinnbart und dem bloßliegenden, wehen Munde darüber unstreitig bedeutend wirkte, so fügte alles sich seiner Gebärde, alle verstummten, sahen ihn lächelnd an, warteten. Und da und dort nickte einer ihm zur Ermunterung lächelnd zu. Er sagte mit ziemlich leiser Stimme, meine Herrschaften, gut, alles gut, erledigt, wollen sie jedoch ins Auge fassen und nicht keinen Augenblick außer Acht lassen, dass, doch über diesen Punkt nichts weiter. Was auszusprechen mir obliegt, ist weniger jenes, als vor allem und einzig dies, dass wir verpflichtet sind, dass der unverbrüchliche, ich wiederhole, und lege alle Betonung auf diesen Ausdruck, der unverbrüchliche Anspruch an uns gestellt ist. Nein, nein, meine Herrschaften, nicht so. Nicht so, dass ich etwa, wie weit gefehlt wäre es zu denken, dass ich erledigt, meine Herrschaften, vollkommen erledigt. Ich weiß uns einig in all dem und so denn zur Sache. Er hatte nichts gesagt. Aber sein Haupt erschien so unzweifelhaft bedeutend, sein Mienen- und Gestenspiel war dermaßen entschieden, eindringlich, ausdrucksvoll gewesen, dass alle und auch der lauschende Hans Castorp höchst Wichtiges vernommen zu haben meinten. Oder sofern ihnen das Ausbleiben sachlicher und zu Ende geführter Mitteilung bewusst geworden war, dergleichen doch nicht vermissten. Wir fragen uns, wie einem Tauben zumute gewesen wäre. Vielleicht hätte er sich gegrämt, weil er den Fehlschluss vom Ausdruck aufs Ausgedrückte gemacht und sich eingebildet hätte, durch sein Gebrechen geistig zu kurz zu kommen. Solche Leute neigen zu Misstrauen und Bitterkeit. Und Mynheer Peeperkorn kam zur Sache. Er richtete sich auf, dehnte die breite Brust, knöpfte den karierten Gehrock über der geschlossenen Weste zu, und sein weißes Haupt war königlich. Er winkte eine Saaltochter heran, es war die Zwergin, und obgleich sehr beschäftigt, folgte sie sofort seinem bedeutenden Zeichen und stellte sich, Milch und Kaffeekanne in Händen, neben seinen Stuhl. Auch sie konnte nicht umhin, ihm mit ihrem großen, ältlichen Gesicht lächelnd und ermunternd zuzunicken, in Achtsamkeit gebannt von seinem blassen Blick unter den mächtigen Stirnfalten, von seiner erhobenen Hand, deren Zeigefinger sich mit dem Daumen zum Kreis vereinigte, während die drei übrigen Finger aufwärts standen, von den Lanzenspitzen der Nägel überragt. »Mein Kind«, sagte er, »gut, alles ganz gut soweit. Sie sind klein, was macht mir das? Im Gegenteil, ich werte es positiv. Ich danke Gott dafür, dass Sie sind, wie Sie sind. Und durch Ihre charaktervolle Kleinheit, nun gut denn. Auch was ich von Ihnen wünsche, ist klein, klein und charaktervoll. Vor allem, wie heißen Sie?« Sie stotterte lächelnd und sagte dann, dass ihr Name Emerentia sei. »Vortrefflich!« rief Peeperkorn, indem er sich gegen die Stuhllehne zurückwarf und den Arm gegen die Zwergin ausstreckte. Er rief es mit einer Betonung, als wollte er sagen, »Aber was wollen Sie denn? Alles steht wundervoll, mein Kind!« fuhr er aufs Ernsteste und fast mit Strenge fort. »Das übertrifft alle meine Erwartungen. Emerentia! Sie sprechen es mit Bescheidenheit aus, aber der Name und in Verbindung mit Ihrer Person... Kurzum, das eröffnet die schönsten Möglichkeiten. Er ist wohl wert, dass man ihm nachhängt und alles Gefühl seiner Brust daran setzt, um in der Koseform, Sie verstehen mich wohl, mein Kind, in der Koseform, möge es Renzia heißen, aber auch Ähmchen wäre erwärmend. Für den Augenblick halte ich es ohne Schwanken mit Ähmchen. Ähmchen, also mein Kind, merke auf, ein wenig Brot, meine Liebe, halt, steh. Das ja kein Missverständnis. Ich einschleiche, ich sehe es deinem verhältnismäßig großen Gesichte an, dass diese Gefahr Broträntchen, aber nicht gebackenes Brot, wir haben hier davon die Fülle in allerlei Gestalt, sondern gebranntes, mein Engel, Gottesbrot, klares Brot, kleine Koseform, und zwar der Labung wegen. Ich bin ungewiss, ob Ihnen der Sinn dieses Wortes, ich würde vorschlagen, Herzstärkung dafür einzusetzen. Liefe hier nicht die neue Gefahr mitunter, es im Sinne gebräuchlicher Leichtfertigkeit erledigt, Renzia, erledigt. Und ausgeschlossen, vielmehr im Sinne unserer Pflicht und heiligen Verbindlichkeit, zum Beispiel also der mir obliegenden Ehrenschuld, mich deiner charakteristischen Kleinheit so recht starken Herzens einen Genever, Geliebte, zu erfreuen, wollte ich sagen. Schiedammer, Emerentchen, eile und bringe mir einen. Einen Genever, echt. wiederholte die Zwergin, drehte sich einmal um sich selbst, in dem Wunsche ihrer Kannen ledig zu werden, und stellte sie dann auf Hans Castorps Tisch neben sein Besteck, offenbar weil sie Herrn Peeperkorn nicht damit behelligen mochte. Sie eilte, und ihr Auftraggeber erhielt sofort das Gewünschte. Das Gläschen war so voll geschenkt, dass das Brot an allen Seiten daran herunterlief und den Teller benetzte. Er nahm es mit Daumen und Mittelfinger und hob es gegen das Licht. So hin, erklärte er, labt Peter Peeperkorn sich mit einem Schnaps. Und er schluckte das Korndestillat, nachdem er es kurz gekaut. Jetzt, sagte er, sehe ich sie alle mit erquickten Augen an. Und er nahm Frau Schoschas Hand vom Tischtuch, führte sie an die Lippen und legte sie dann zurück, worauf er die seine noch einige Zeit darauf ruhen ließ. Ein eigentümlicher, persönlich gewichtiger, wenn auch undeutlicher Mann. Die Berghofgesellschaft nahm regen Anteil an ihm. Er habe sich kürzlich von den Kolonialgeschäften zurückgezogen, hieß es, und das Seine ins Trockene gebracht. Man sprach von seinem prächtigen Hause im Haag und seiner Villa in Scheveningen. Frau Stör nannte ihn einen Geldmagneten. Magnat, die Fürchterliche, und konnte dabei auf eine Perlenreihe hinweisen, die Madame Chauchat seit ihrer Heimkehr zum Abendkleide trug und die nach Carolinens Meinung wohl kaum als Zeugnis transkaukasischer Gattengalanterie verstanden werden durfte, sondern der gemeinsamen Reisekasse entstammte. Hans Castorp bewahrte Haltung. Er verbesserte ihren Bildungsschnitzer sogar nicht ohne Witz. »Sie haben sich versprochen«, sagte er, »Geldmagnat. Aber Magnet ist auch nicht schlecht, denn offenbar habe Peeperkorn viel Anziehendes.« Auch der Lehrerin Engelhardt, als sie ihn matt errötend, scheel lächelnd und ohne ihn anzusehen befragte, wie der neue Gast ihm behage, antwortete er mit gut bewahrtem Gleichmut. »Mein Herr Peeperkorn sei eine verwischte Persönlichkeit«, sagte er. »Eine Persönlichkeit, aber verwischt.« Die Genauigkeit dieser Kennzeichnung bewies Objektivität und damit Gemütsruhe. Sie warf die Lehrerin aus ihrer Position. Und was nun gar Ferdinand Wesal und seinen verzerrten Hinweis auf die unerwarteten Umstände betraf, unter denen Frau Chauchat zurückgekehrt war, so bewies hier Hans Castorp, dass es Blicke gibt, die an präziser Eindeutigkeit um kein Haar dem artikuliertesten Worte nachstehen. »Erbärmlicher«, besagte der Blick, mit dem er den Mannheimer maß, besagte es unter Ausschluss jeder auch nur aufs leichteste fehlgehenden Auslegung, und Wesal anerkannte denn auch diesen Blick und steckte ihn ein. Ja, er nickte sogar dazu, indem er seine zerstörten Zähne zeigte, nahm aber doch von nun an Abstand davon, auf Spaziergängen mit Nafta, Settembrini und Ferge Hans Castorps Paletot zu tragen. In Gottes Namen, er konnte ihn selber tragen. Er trug ihn sogar lieber selbst, und nur aus Freundlichkeit hatte er ihn dem Elenden dann und wann überlassen. Das aber verkennt wohl niemand in unserer Runde, dass Hans Castorp hart betroffen war durch jene völlig unvorhergesehenen Umstände, die alle Vorbereitungen zuschanden machten, die er für das Wiedersehen mit dem Gegenstand seiner Faschingsabenteuer innerlich getroffen hatte. Besser gesagt, sie machten sie überflüssig. Und darin lag das Beschämende. Seine Vorsätze waren die zartesten, besonnensten gewesen, weit entfernt von täppischem Ungestüm. Kein Gedanke daran, dass er Claudia etwa vom Bahnhof hatte abholen wollen. Nein, keine Zudringlichkeit, kein plumper Anspruch. Selbst zugegeben, dass sein Verhältnis zu der schrägäugigen Kranken die Grenzen abendländischer Vernunft und Gesittung dem Wesen nach hinter sich ließ, in der Form war vollkommenste Zivilisation und für den Augenblick sogar der Schein der Gedächtnislosigkeit zu wahren. Ein Kavaliersgruß von Tisch zu Tisch, fürs Erste nichts weiter. Das eigentliche Wiedersehen mochte sich zu seiner Stunde als Lohn beherrschter Ritterlichkeit daraus ergeben. All dieser Zartsinn, wie gesagt, erschien nun hinfällig dadurch, dass ihm die Freiwilligkeit und damit alle Verdienstlichkeit genommen war. Die Gegenwart Mynheer Peeperkorns schaltete die Möglichkeit einer Taktik, die nicht in äußerster Zurückhaltung bestanden hätte, allzu gründlich aus. Hans Castorp hatte am Abend der Ankunft von seiner Loge aus den Schlitten im Schritt die Wegschleife heraufkommen sehen, und zu Seiten Clavdias im Fond hatte Hut in der Stirn der Fremde gesessen. Diese Nacht hatte Hans Castorp wenig geschlafen. Dann war das erste Frühstück gekommen, bei dem er zeitig an seinem Platze und blass genug auf das Zufallen der Glastür gewartet hatte. Es war ausgeblieben. Clavdias Eintritt hatte sich lautlos vollzogen, denn hinter ihr hatte Mynheer Peeperkorn die Glastür geschlossen. Groß, breit und hochgestirnt, weiß umlodert das mächtige Haupt, war er den Spuren der Reisegefährtin gefolgt, die sich mit vertrautem Katzentritt vorgeschobenen Kopfes ihrem Tisch genähert hatte. Ja, sie war es, unverändert. Programmwidrig und selbstvergessen umfasste Hans Castorp sie mit einem übernächtigen Blick. »Clavdia«, dachte er erschauernd, und er fasste den Unerwarteten ins Auge. Nicht ohne ein spöttisch-trotziges Kopfaufwerfen gegen die maskenhafte Großartigkeit seiner Erscheinung, nicht ohne die Aufforderung an sein Herz, sich lustig zu machen über die Großmächtigkeit eines gegenwärtigen Besitzrechtes, das durch gewisse Vergangenheiten in ein recht schiefes Licht gesetzt wurde. Gewisse Vergangenheiten, in der Tat, nicht dunkel unsichere, auf dem Gebiet der dilettantischen Ölmalerei gelegen, wie sie ihn selbst wohl zu beunruhigen vermocht hatten. Es war nichts gewesen mit dem Kavaliersgruß von Tisch zu Tisch. Clavdias Augen waren bei der Vorstellung über Hans Castorps Person wie über seinen ganzen Ort in fernere Gegenden des Saales hinweggeschweift. Bei der folgenden Zusammenkunft im Speisesaal war es nicht anders gewesen, und je mehr Mahlzeiten vergingen, ohne dass die Blicke sich anders begegnet wären als in einem blinden und gleichgültigen Hinstreifen von Frau Chauchats Seite, wenn sie sich während des Essens einmal umwandte, desto unpassender wurde es, den Kavaliersgruß noch anzubringen. Während der kurzen Abendgeselligkeit hielten die Reisegefährten sich in dem kleinen Salon. Auf dem Sofa saßen sie nebeneinander im Kreise ihrer Tischgenossen. Und Peeperkorn, dessen großartiges Angesicht hochgerötet gegen die Weiße seines flammenden Haars und seines Kinnbartes abstach, trank die Flasche Rotwein zu Ende, die er sich zum Dinner hatte geben lassen. Zu jeder Hauptmahlzeit trank er eine, auch anderthalb oder zwei, zu schweigen von dem Brote, mit dem er schon beim ersten Frühstück begann. Offenbar war der königliche Mann der Labung in ungewöhnlichem Grade bedürftig. Eines Abends nun aber, wie das wohl ohne besonderen Anlass einmal geschehen mochte, hatte die Abendgeselligkeit in Halle und Zimmern sich reger als alltäglich gestaltet. Es hatte Musik gegeben, Zigeunerweisen von einem ungarischen Studenten auf der Geige keck exekutiert, worauf Hofrat Behrens, der ebenfalls mit Dr. Krokowski auf eine Viertelstunde erschienen war, irgendjemanden genötigt hatte, in der tieferen Lage des Pianinos die Melodie des Pilgerchors zu spielen, während er selbst daneben stehend den Diskant des Instrumentes auf hüpfende Art mit einer Bürste bearbeitete und so die begleitenden Violinfiguren parodierte. Das gab zu lachen. Unter großem Applaus, mit wohlwollendem Kopfschütteln, das dem eigenen Übermut galt, verließ der Hofrat danach die Konversationsräume. Auch die Gesellschaft des guten Russentisches hatte sich unter die Gruppen der Halle und des Klavierzimmers gemischt. Man sah Mynheer Peeperkorn an verschiedenen Stellen. Man konnte nicht umhin, ihn zu sehen. Sein majestätisches Haupt überragte jede Umgebung, schlug sie durch königliche Wucht und Bedeutung. Und wenn diejenigen, die ihn umstanden, ursprünglich nur durch das Gerücht seines Reichtums mochten angezogen worden sein, so war es doch sehr bald seine Persönlichkeit selbst und allein, an der sie hingen. Lächelnd standen sie und nickten ihm zu. ermunternd und selbstvergessen, gebannt durch sein fahles Auge unter den mächtigen Stirnfalten, in Spannung gehalten durch die Eindringlichkeit seiner langnägeligen Kulturgebärden und ohne über die unverständliche Abgerissenheit, Undeutlichkeit und tatsächliche Unbrauchbarkeit dessen, was ihnen folgte, sich des leisesten Enttäuschungsgefühles bewusst zu werden. Sehen wir uns unter diesen Verhältnissen nach Hans Castorp um, so finden wir ihn im Schreib- und Lesezimmer, jenem Gesellschaftsraum, wo ihm einst, dies einst ist vage. Erzähler, Held und Leser sind nicht mehr ganz im Klaren über seinen Vergangenheitsgrad. Gewichtige Eröffnungen über die Organisation des Menschheitsfortschritts zuteil geworden. Es war stiller hier, nur ein paar Personen teilten mit ihm den Aufenthalt. Der junge Mann hielt seine Zeitung zwar so, wie man sie hält, um zu lesen, las aber nicht, sondern lauschte mit schrägem Kopf auf das abgerissene und mit Gespräch durchsetzte Musizieren nebenan, während die Finsternis seiner Brauen darauf hindeutete, dass auch dies nur mit halbem Ohre geschah und dass seine Gedanken unmusikalische Wege gingen. »Und Ihr Vetter, Monsieur?« fragte hinter ihm über seinem Kopf eine Stimme. Es war eine bezaubernde Stimme für sein Ohr, das nun einmal geschaffen war, ihre herbstsüße Verschleierung als extreme Annehmlichkeit zu empfinden, den Begriff des Angenehmen eben auf einen extremen Gipfel getrieben. Es war die Stimme, die vor Zeiten gesagt hatte, gern, aber mach ihn nicht entzwei. Eine bezwingende, eine Schicksalsstimme. Und wenn ihm recht war, so hatte sie nach Joachim gefragt. Er ließ seine Zeitung langsam sinken und schob das Gesicht etwas höher, so dass sein Kopf weiter oben nur mit dem Haarwirbel an der steilen Stuhllehne lag. Er schloss sogar die Augen ein wenig, tat sie aber gleich wieder auf, um sie schräg aufwärts in der Richtung, die seinem Blick durch die Haltung seines Kopfes gewiesen war, irgendwohin ins Leere zu richten. Der Gute, man hätte sagen mögen, sein Ausdruck habe fast etwas Seherisches und Somnambules. Er wünschte, sie möchte noch einmal fragen. Doch das geschah nicht. So war er nicht einmal sicher, ob sie noch hinter ihm stände, als er nach geraumer Zeit mit sonderbarer Verspätung und halber Stimme zur Antwort gab, er ist tot. Er hat Dienst gemacht in der Ebene und ist gestorben. Er selbst bemerkte, dass tot das erste betonte Wort war, das wieder zwischen ihnen fiel. Es sind 3 Ehrensalven über seinem Grabe abgegeben worden. Die hatte er verdient. Er war sehr brav. Viel braver als andere Leute. Gewisse andere. Ja, er war brav. Radermann sprach immer von seinem Biereifer, aber sein Körper wollte es anders. Rebellio carnis heißt es bei den Jesuiten. Er war immer körperlich gesinnt, auf ehrenhafte Weise. Aber sein Körper hatte Unehrenhaftes eindringen lassen und schlug seinem Biereifer ein Schnippchen. Es ist übrigens moralischer, sich zu verlieren und selbst zu verderben, als sich zu bewahren. Ich sehe wohl, man ist immer noch ein philosophischer Taugenichts. Radamant, wer ist das? Behrens. Settembrini nennt ihn so. Ah, Settembrini. Ich weiß, das war jener Italiener da. Ich liebte ihn nicht, er war nicht menschlich gesinnt. Die Stimme sprach das Wort menschlich aus, mit einer gewissen trägen und schwärmerischen Dehnung. Er war hochmütig, auf der zweiten Silbe betont. Er ist nicht mehr da, ich bin dumm. Ich weiß nicht, was das ist, Radamant. Etwas Humanistisches. Settembrini ist verzogen, wir haben weitläufig philosophiert in diesen Zeiten, er und Naphta und ich. Wer ist Naphta? Sein Widersacher. Wenn er sein Widersacher ist, möchte ich seine Bekanntschaft machen. Aber habe ich nicht gesagt, dass Ihr Vetter sterben würde, wenn er versuchte, in der Ebene Soldat zu sein? Ja, du hast es gewusst. Was fällt Ihnen ein? Längeres Stillschweigen. Er widerrief nichts. Er wartete, den Wirbel gegen die steile Lehne gedrückt, mit seher Blick auf das wieder laut werden der Stimme. ungewiss aufs Neue, ob sie noch hinter ihm sei. Befürchtend, das abgerissene Musizieren nebenan möchte das Geräusch sich entfernender Schritte verschlungen haben. Endlich jedoch kam es wieder. Und Monsieur ist nicht einmal zum Begräbnis des Vetters gefahren? Er antwortete, nein, ich habe ihm hier Adieu gesagt, bevor man ihn einschloss, da er anfing zu lächeln. Du glaubst nicht, wie kalt seine Stirne war. Schon wieder, was für eine Redeweise zu einer Dame, die man kaum kennt. Soll ich humanistisch reden, statt menschlich? Unwillkürlich dehnte auch er das Wort auf schläfrige Weise, ungefähr wie jemand, der sich reckt und gähnt. Quelle Blague! Sie waren immer hier? Ja, ich habe gewartet. Worauf? Auf dich? Ein Lachen zu seinen Häupten, hervorgestoßen zugleich mit dem Worte Narr. Auf mich! Man wird dich nicht fortgelassen haben. Doch, Behrens hätte mich einmal fortgelassen, im Jähzorn. Und wo warst du? Eine Hand schlug auf die Stuhllehne. Wo ich war? Überall? In Moskau. Es war eine ähnlich träge Dehnung wie die von menschlich. In Baku, in deutschen Bädern, in Spanien. Oh, in Spanien. Wie war's? So, so. Man reist schlecht. Die Leute sind halbe Mohren. Kastilien ist sehr dürr und starr. Der Kreml ist schöner als das Schloss oder Kloster dort am Fuß des Gebirges. Der Escorial. Ja, Philipps Schloss, ein unmenschliches Schloss. Mir hat viel besser gefallen der Volkstanz in Katalonien, die Sardana, zum Dudelsack. Ich habe selbst mitgetanzt. Ich habe mir eine kleine blaue Mütze gekauft, wie dort alle Männer und Knaben des Volkes sie tragen, fast schon ein Fes, die Boina. Ich trage sie in der Liegekur und sonst. Monsieur wird urteilen, ob sie mir gut steht. Welcher Monsieur? Der hier im Stuhl. Ich dachte, mein Herr Peperkorn. Der hat schon geurteilt. Er sagt, sie stände mir reizend. Hat er das gesagt? Zu Ende gesagt, den Satz zu Ende gesprochen, dass man ihn verstehen konnte? Es scheint, man ist missgelaunt. Man möchte boshaft sein, beißend. Man versucht, sich lustig zu machen über Leute, die viel größer und besser und menschlicher sind, als man selber mitsamt seinem... Avec son ami bavard de la Méditerranée, son maître grand balleur. Aber ich werde nicht erlauben, dass man meine Freunde... Hast du mein Innenporträt noch? Unterbrach er die Stimme in schwermütigem Tonfall. Sie lachte. Ich müsste einmal danach suchen. Ich trage das deine hier. Außerdem habe ich eine kleine Staffelei auf meiner Kommode, wo es bei Nacht und... Er kam nicht zu Ende, vor ihm stand Peperkorn.